Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück von Howard Eck und Mabel Konstanduros, Die silberne Spinne. Lorna! Liebling! Du weinst doch nicht etwa. Es tut mir so leid. Ich weiß, ich war gemein. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Oh, Frank. Ja, du hast eben leider einen etwas jähzornigen Mann geheiratet. Ich hab dich verärgert, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich hatte mir doch so sehr gewünscht, dass das Glück unserer Flitterwochen durch nichts getrübt werden sollte. Aber das wird es doch auch nicht. Aber einmal ist es schon geschehen. Ich habe dich wütend gemacht, ohne Absicht. Und nun habe ich Angst. Aber Lorna, du wirst doch vor deinem Mann keine Angst haben. Ach, was weiß ich schon von Männern? Und was weiß ich schließlich schon von dir? Aber Liebling, ich bitte dich. Du... Wie lange kennen wir uns denn schon? Ja, du hast recht. Erst seit 6 Wochen. Und erst seit 3 Wochen sind wir verheiratet. Es war eine ziemlich stürmische Geschichte, unsere Heirat. Alles kommt mir noch immer wie ein Traum vor. Ich kann es einfach noch nicht fassen, dass ich vor 6 Wochen noch ganz allein auf der Welt war. Nur, das ist ja jetzt endgültig vorbei. Du wirst nie wieder allein sein. Von nun an beginnt ein neues Leben. Und zwar für uns beide. Oh, Frank. Warum hast du dich nur in mich verliebt? Das hat noch nie jemand getan und ich hatte eigentlich die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt einmal geschehen würde. Warum hast du es nur getan? Ach, ich weiß nicht. Warum verliebt man sich wohl? Vielleicht, weil man einsam ist. Ja, ich weiß. Du hast mich nur deshalb geheiratet. Aber nein, Frank. Du warst so gut zu mir. Und Güte bedeutet so viel für eine Frau. Und vor einem Augenblick hast du noch meinetwegen Tränen vergossen. Das war dumm von mir, verzeih mir. Aber nein, der Dummkopf war ich. Natürlich soll dich deine Freundin in Southampton ans Schiff bringen, wenn du das unbedingt möchtest. Nein, Frank, nein. Nicht, wenn du es nicht willst. Weißt du, Liebling, das ist ja nur, weil ich solche Abschiede hasse. Und deshalb will ich auch keinen von meinen Freunden am Schiff sehen. Aber ich weiß, es ist sicher egoistisch von mir zu erwarten, Nein, dass... sprechen wir nicht mehr darüber. Ich werde diesen Brief an Doris zerreißen. Zufrieden? Noch nicht ganz. Wenn ich nur wüsste, wie ich diese dumme Geschichte wieder gut machen könnte. Ja, vielleicht damit? Oh, Liebling. Was für ein hübscher Ring. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Das glaube ich dir gern. Der Mann, von dem ich ihn habe, sagte mir, dass es von der Art wahrscheinlich nur noch diesen einen gäbe. Es ist eine Spinne, nicht? Eine silberne Spinne auf blauer Email. Ja, mit kleinen Rubinen als Augen, siehst du? Ein italienischer Ring, glaube ich. Sehr alt. Oh, Frank, dieser Ring ist wirklich das Schönste, was ich je besessen habe. Wo hast du ihn her? Oh. So einen kleinen Antiquitätenladen, den ich einmal entdeckt habe. Er gefiel mir auf den ersten Blick. Vielleicht, weil er solch ein seltenes Stück ist. Und wann hast du ihn gekauft? Einen Tag, nachdem ich dich kennenlernte. Aber damals konnte ich ja noch nicht ahnen, dass ich jemals Gelegenheit haben würde, ihn dir zu schenken. Ich mag ihn sehr. du bist so gut zu mir, Frank. Längst noch nicht gut genug. Die 3 Wochen in diesem komischen alten Landhaus hier waren immerhin die glücklichsten in meinem Leben. In meinem auch, Frank. Und daher möchte ich auch, dass du diesen Ring hier immer als kleines Andenken an mich trägst. Wenn ich wieder einmal aus der Rolle fallen sollte, dann soll er dich daran erinnern, dass ich in deinen Augen einmal ein ganz netter Bursche war. Und das wirst du auch bleiben, Liebling. Immer. Na, ich werde dich beim Wort nehmen. Aber Liebling, lass uns doch jetzt mal von etwas anderem sprechen. Ja, du sag mal, Frank. Ja? Hast du eigentlich schon was unternommen, damit wir das Landhaus weiter vermieten können, wenn wir fortgehen? Ja. Ich war gestern bei dem Hausverwalter. Leider ohne jeden Erfolg. Die Eigentümerin, eine gewisse Mrs. Bland, ist, glaube ich, dagegen, dass wir weiter vermieten. Na, hör mal. So eine Geldverschwendung, findest du nicht? Noch 5 Monate lang Miete zahlen für ein Haus, in dem wir gar nicht mehr sind. Soll ich nicht mal mit ihr sprechen? Wo wohnt sie? In dem großen Haus mit der Zeder am Ende des Dorfs. Wenn sie daheim ist. Sie scheint jedoch ziemlich oft auf Reisen zu sein. Zurzeit ist sie in Madeira, glaube ich. Ich habe schon immer die Leute beneidet, die reisen können. Und nun soll ich also selbst auf eine Reise gehen. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass das wahr sein soll. Ja, in 2 Tagen ist es soweit. In 2 Tagen sind wir bereits auf dem Schiff. Weißt du, es ist ja wirklich lächerlich, aber das größte Schiff, auf dem ich jemals war, ist ein Raddampfer gewesen. Als ich noch meine Ferien mit Doris in Southampton verbrachte, sahen wir immerzu, wie die Ozeandampfer vorüberkamen. Und wir stellten uns dann vor, wie hübsch es doch wäre, einmal auf solch einem Schiff zu sein. Das war auch der Grund, warum ich mich am Schiff von Doris verabschieden wollte. Ich wollte ein bisschen angeben. Naja, ja, natürlich. Aber weißt du schon, um wie viel Uhr wir an Bord gehen werden? Nein, noch nicht genau. Aber ich erwarte noch heute einen Brief von der Schifffahrtsgesellschaft mit der Nummer von unserer Kabine und so weiter. Du, es ist komisch, aber so sehr ich mich auch auf die Reise freue, ich verlasse dieses kleine Nest ja eigentlich nur sehr ungern. Das Unbekannte erschreckt mich immer ein bisschen. Ja, vielleicht, weil es in deinem Leben noch nicht allzu viele Abenteuer gegeben hat. Wenn du wie ich in der Welt herumgekommen bist, dann nimmst du die Dinge, wie sie kommen. Und genießt sie, so gut es eben geht. Ich hoffe nur, dass ich dich nicht enttäuschen werde. Ich weiß zwar, wie man ein Büro leitet, aber ob ich auch eine Farm führen kann? Ja, das wird ja auch hauptsächlich meine Aufgabe sein. Du brauchst nur den Haushalt zu führen. Nun, wenn es weiter nichts ist. Liebling, du bereust doch nicht etwa, dass wir diese Farm gekauft haben, oder? Bereue? Ich finde diese Idee von dir einfach großartig. Ich selbst wäre sicher nie auf einen solchen Gedanken gekommen. Wenn es nach mir geht, dann können wir unser ganzes Leben dafür bringen. Aber nein, nicht das ganze Leben. Denn ich hoffe, dass wir so viel verdienen werden, um uns in 15 Jahren zur Ruhe setzen zu können. Ach, tragen denn die Farmen in Südafrika so viel ein? Ja, wenn man weiß, wie es gemacht wird. Dann ist es auch sicher im Sinne von Tante Muriel, wenn ich das Geld, das sie mir bei ihrem Tod vermacht hat, in dieser Farm in Südafrika anlege. Vielleicht sollten wir sie Muriels Farm nennen. Das würde Tante Muriel sicher auf alle Fälle die Federn glätten. Ich nehme doch an, dass sie jetzt ein Engel ist. Nicht wahr? Ja. Das wird sie wohl sein. Sie war immer sehr gut zu mir. Sie war die einzige Verwandte, die ich hatte. Ihr Tod war ein schwerer Schlag für mich. Und als ich dich, armes Kind, dann ganz allein und weinend auf dieser Bank in Brighton sitzen sah, da nahm ich mir zum ersten Mal den Mut, eine junge Dame anzusprechen. Wenn du es nicht getan hättest, dann würde ich sicher heute noch in diesem traurigen Büro sitzen und nichts haben, auf das ich mich freuen könnte. Oh, Frank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich anfangen sollte. Verzeihung, Megan. Ja, Eileen? Mrs. Bland möchte Sie sprechen. Mrs. Bland? Wie ist das möglich? Ich denke, sie ist zurzeit in Madeira. Nein, Sir, sie ist in der Halle. Sir. Ich glaube nicht, dass wir sie jetzt empfangen können, Liebling. Sag ihr, es täte uns leid, aber wir seien gerade beim Packen. Aber Frank, das können wir doch nicht tun. Schließlich ist sie doch hier in ihrem eigenen Haus. Außerdem könnten wir doch noch einmal wegen des Weitervermietens mit ihr sprechen. Aber ich habe doch bereits alles mit dem Hausverwalter geregelt. Es wäre sicher unhöflich, etwas hinter seinem Rücken zu unternehmen. Darf ich eintreten? Ich bin zurzeit Ihre Hauswirtin, wissen Sie. Mein Name ist Blend. Aber ja, treten Sie doch bitte näher, Mrs. Blend. Danke. Es ist gut, Eileen. Wie nett von Ihnen, dass Sie uns einmal besuchen. Wir dachten, Sie seien im Ausland. Oh nein, ich war nur in Schottland. Aber wir hatten ein derart abscheuliches Wetter, dass mir schließlich die Lust verging und ich gestern Abend wieder zurückfuhr. Sie sind gewiss Mrs. Bellamy? Ja. Und dies hier ist mein Mann. Sehr erfreut. Sehr angenehm. Sagen Sie, Mr. Bellamy, haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Meinen Sie wirklich? Ich glaube nicht. Aber bestimmt. Wenn ich nur wüsste, wo. Warten Sie, war es vielleicht in der Schweiz? Kaum. Ich bin nie in der Schweiz gewesen. Vielleicht irre ich mich, aber gewöhnlich habe ich ein ziemlich gutes Gedächtnis für Gesichter. Und Ihre Stimme? Ich möchte fast wetten, dass ich auch Ihre Stimme irgendwo schon einmal gehört habe. Ach, wirklich? Ja. Seltsam. In der Tat. Ja. Leider muss ich Sie jetzt bitten, mich zu entschuldigen, Mrs. Blend. Aber da wir sehr bald abreisen, haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Sie werden sicher verstehen. Aber natürlich. Bitte setzen Sie sich doch, Mrs. Blend. Oh, danke. Ich hoffe nur, ich komme nicht ungelegen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie sich wohlfühlen in diesem Hause. Oh ja, natürlich, danke. Leider werden wir nur noch 2 Tage hier sein. Oh, Sie wollen verreisen? Ja, unser Schiff fährt übermorgen. Ihr Schiff? Aha, dann gehen Sie also ins Ausland. Ja, da Sie gerade erst nach Hause gekommen sind, werden Sie wahrscheinlich noch nicht mit Ihrem Hausverwalter gesprochen haben. Mein Mann hat alles bereits mit ihm geregelt. Wie merkwürdig. Ich habe heute Morgen mit Grinstead gesprochen. Von ihm hörte ich erst, dass dieses Haus hier noch auf 5 Monate an Sie vermietet sei. Aber von Ihrer Reise hat er nichts gesagt. Na, so, Sie gehen also ins Ausland. Dann darf ich wohl annehmen, dass Sie dieses Haus hier weiter vermieten wollen. Ja, mein Mann hörte bereits von Grinstead, dass Sie das wahrscheinlich nicht erlauben würden. Aber das ist doch Unsinn. Ich habe das doch schon sehr oft erlaubt. Was hat dieser Grinstead nur? Ob Ihr Mann ihn am Ende nur missverstanden hat? Nein, das glaube ich nicht. Mein Mann hat sehr ausführlich mit ihm über unsere Reise nach Südafrika gesprochen. Ach, Sie gehen nach Afrika? Ja, wir haben eine kleine Farm dort erworben, auf der wir uns dann niederlassen wollen. Nach unseren Flitterwochen. Sie sind also noch in den Flitterwochen. Ja. Oh, ich habe ganz vergessen. Möchten Sie eine Zigarette? Mhm. Ich selbst rauche nicht. Aber hier sind die von meinem Mann. Ja, danke, gern. Bitte? Oh, verzeihen Sie, aber dieser Ring, den Sie da tragen... Wie hübsch der ist. Ja, nicht wahr? Darf ich ihn mir einmal ansehen? Ja, aber natürlich. Hier. Er ist ziemlich ungewöhnlich, finden Sie nicht? Ja, sehr. Eine alte italienische Arbeit, glaube ich. Ja, das stimmt. Mrs. Bellamy? Ja? Verzeihen Sie meine Frage, aber sagen Sie, wie sind Sie zu diesem Ring gekommen? Mein Mann hat ihn mir geschenkt. Ach so. Er hat ihn aus einem Antiquitätenladen. Er ist ziemlich kostbar. Sie haben mit diesem Ring sicher eine kluge Wahl getroffen. Nein, nicht ich. Ich war nicht dabei, als er ihn kaufte. Oh, jetzt verstehe ich. Oh, nehmen Sie mit mir einen Drink, Mrs. Blend, einen Gin Tonic? Ja, gerne. Sie sind wirklich zu liebenswürdig, Mrs. Bellamy. Wissen Sie, es tut uns wirklich schrecklich leid, dass wir dieses Haus hier verlassen müssen. Wir sind zwar erst seit 3 Wochen hier, aber für mich war es das erste wirkliche Heim auf dieser Welt. Und darum werde ich auch immer daran zurückdenken. An das Geißblatt über der Tür und den alten Brunnen im Garten. Wahrscheinlich haben früher die Leute ihr Wasser aus diesem Brunnen geschöpft. Genügend Gin? Ja, danke. Genügend Gin. Dankeschön. Er scheint übrigens ziemlich tief zu sein, denn als ich neulich den Deckel aufmachte und einen Stein hinuntergeworfen habe, schien eine ganze Ewigkeit zu vergehen, bis ich endlich den Aufschlag hörte. Mein Mann war übrigens ziemlich böse, dass ich so nah an den Brunnen herangegangen war. Mrs. Bellamy, verzeihen Sie meine Frage, wie lange kennen Sie Ihren Mann eigentlich schon? Wir haben uns erst vor 6 Wochen kennengelernt. So. Ja, das klingt ziemlich romantisch, nicht wahr? Ja, sehr. Aber dann müssen Sie ja ziemlich rasch geheiratet haben. Waren da Ihre Verwandten nicht sehr überrascht? Ich habe leider keine Verwandten. Oh. Ja, wir haben uns eines Tages einfach durch Zufall kennengelernt, in Brighton. Und 3 Wochen später waren wir bereits verheiratet. Ach, so war das. Ja. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle, aber ich kenne hier draußen keine Menschenseele. Sie sind das erste weibliche Wesen, mit dem ich seit meiner Verheiratung ein wenig plaudere. Sie haben keine einzige Freundin hier zu Besuch gehabt. Nein, mein Mann macht sich nicht viel aus Besuchen. Und dann, natürlich, es sind ja unsere Flitterwochen. Ja, natürlich. Und jetzt gehen Sie also nach Südafrika. Will Ihr Mann denn seine Arbeit hier aufgeben? Er braucht keine Arbeit aufzugeben. Er hatte mit seinem Bruder eine Farm in Rhodesien, ehe er nach England zurückkehrte, um sich hier selbst eine Farm zu kaufen. Aber leider konnte er nichts Passendes finden. Und als wir uns dann kennenlernten, war er gerade im Begriff, wieder zurückzugehen. Sie sagen, Sie haben dort eine Farm gekauft? Ja. Ich hatte glücklicherweise eine kleine Erbschaft gemacht, die es uns ermöglichte, eine zu kaufen. Natürlich habe ich sie noch nicht gesehen, aber mein Mann weiß genau darüber Bescheid. Er hat alles Geschäftliche für mich geregelt. Ich selbst habe von Gelddingen leider keine Ahnung. Schließlich habe ich noch nie mit Gelddingen zu tun gehabt. Mrs. Bellamy, ich glaube, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja? Ich weiß zwar nicht, wie Sie darüber denken werden, aber ich muss es trotzdem tun. Mrs. Blend, ist es wegen des Hauses? Ja, wie fange ich das nur an? Ich sag, wie soll ich Ihnen das nur sagen? Mrs. Bellamy, ich weiß genau, Sie werden kein Wort von dem, was ich Ihnen jetzt sagen werde, glauben und vielleicht sogar darüber entsetzt sein. Ich glaube, ich rufe vielleicht lieber meinen... Nein, tun Sie das nicht, ich bitte Sie. Aber wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen doch... Ich sage Ihnen, es ist äußerst wichtig, dass ich mit Ihnen alleine spreche. Bitte setzen Sie sich wieder und hören Sie mir zu. Was ist es denn, Mrs. Blend, was Sie mir zu sagen haben? Mrs. Bellamy, es ist schrecklich schwer, aber ich könnte Ihnen niemals das sagen, was ich Ihnen jetzt sagen werde, wenn ich nicht die triftigsten Gründe zu der Annahme hätte, dass es wahr ist. Ich glaube, Sie schweben in einer sehr großen Gefahr. Gefahr? Ja, ich bin ganz sicher. Im Augenblick, als ich den Ring sah, den Sie da tragen. Meinen Ring? Ja. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich erschrak, als ich diesen Ring da an Ihrer Hand wiedersah. Wiedersah? Ja. Und dann sprachen Sie von Ihrer plötzlichen Heirat und der Farm in Südafrika. Und hier dieses Landhaus und das alles. Es gab mir immer mehr die Gewissheit... Gewissheit? ...dass etwas Furchtbares geschehen wird, wenn ich es nicht verhindere. Denn ich bin der einzige Mensch, der es verhindern kann. Aber oh, ich bitte Sie, hören Sie mir zu. Glauben Sie mir, dass ich es gut mit Ihnen meine, dass ich Sie retten will. Mich retten? Oh, Mrs. Blend, ich weiß wirklich nicht... Hören Sie, dieser Ring da an Ihrer Hand gehörte einmal einer sehr guten Freundin von mir. Ach, wirklich? Aber was ist denn daran so ungewöhnlich? Sicher hat doch alles in einem Antiquitätenladen irgendjemand einmal gehört. Ich glaube aber nicht, dass dieser Ring aus einem Antiquitätenladen stammt. Aber gewiss doch, ich versichere es Ihnen. Mein Mann hat es mir selbst gesagt. Es ist Helens Ring. Ich würde ihn überall wiedererkennen. Bitte hören Sie. Vielleicht ist nicht mehr viel Zeit. Ich schenkte diesen Ring meiner besten Freundin Helen Fenton nach ihrer Hochzeit. Es ist jetzt 3 Jahre her. Sind Sie wirklich so sicher? Ja, und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Würden Sie ihn noch einmal abnehmen? Also ich... Bitte. Wenn es nämlich wirklich der Ring ist, den ich meine, dann werden Sie die Buchstaben AL innen eingraviert finden. Nun, habe ich recht? Ja, da steht etwas. Allerdings kaum zu erkennen. Ja, es stimmt. AL. Sie sehen also, dass ich die Wahrheit sage. Ich weiß nicht, was diese Buchstaben bedeuten, aber sie waren schon da, als ich den Ring in Florenz kaufte. Es ist ein Giftring, der aus der Zeit der Borgias stammen soll. Der Spinnenleib besitzt nämlich einen kleinen Hohlraum, der wahrscheinlich zur Aufbewahrung des Giftes diente. Aber er sieht doch ziemlich massiv aus. Der Schein trügt. Drücken Sie nur einmal den Kopf herunter. Ja, so, fest. Sehen Sie, da ist dieser kleine Hohlraum. Es ist der gleiche Ring. Ja, er muss es wohl sein. Aber wenn schon, Ihre Freundin kann ihn doch einfach verkauft haben. Ich wollte, ich könnte es glauben. Aber sie muss es getan haben. Denn wie wäre dieser Ring sonst in diesen Antiquitätenladen gekommen? Nun, ich glaube, durch den Mann, der Helen ermordete und ihr diesen Ring dann vom Finger zog. Aber Mrs. Blaine? Dieser Mann hieß Joan Roper. Helen lernte ihn ganz durch Zufall kennen, als sie und ich unsere Ferien in Bournemouth verbrachten. Eine Woche später waren sie schon verheiratet und Helen vermachte ihm ihr ganzes Geld. Ich weiß es deshalb so genau, weil ich als Zeugin beim Vertragsabschluss anwesend war, eine Stunde nach der Eheschließung. Ich habe Helen nie wieder gesehen. Aber, Mrs. Blend, warum erzählen Sie bitte mir das? Bitte lassen Sie mich zu Ende reden. Helen und ihr Mann gingen nach Cornwall. 14 Tage später erhielt ich einen Brief von ihr, in dem sie schrieb, dass sie tags darauf nach Kanada reisen würden. Ich schrieb darauf einige Male an die Adresse, die sie mir angegeben hatte, aber die Briefe kamen alle zurück mit dem Vermerk Empfänger unbekannt. Und ich weiß jetzt auch, warum. Im Obstgarten des Landhauses, wo die Ropers ihre Flitterwochen verbracht hatten, stießen vor 6 Monaten ein paar Arbeiter beim Graben auf die Leiche einer Frau. Ich musste hinfahren und der Polizei behilflich sein, diese Frau zu identifizieren. Es besteht kein Zweifel, dass es Helen Roper war. Sie war durch einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf getötet worden. Aber das ist ja entsetzlich. Sie sehen, Helen ist nie nach Kanada gegangen. Die Polizei stellte Nachforschungen an und fand heraus, dass auf dem Schiff, welches Liverpool in jenem August vor 3 Jahren verlassen hatte, keine Passage für Mrs. Roper gebucht worden war. John Roper fuhr allein mit diesem Schiff. Sie meinen... Ich meine, dass er Helen, die allein im Leben stand, nur wegen ihres Geldes heiratete. Sobald er dieses Geld dann hatte, brachte er Helen um. Und noch immer sucht ihn die Polizei wegen des Mordes. Ja, aber ich verstehe warum nicht... Warum ich Ihnen das alles erzähle? Ja. Denken Sie doch mal einen Augenblick nach, Mrs. Bellamy. Helen stand allein im Leben. Sie hatte Geld. Sie lernte den Mann, den sie so überstürzt heiratete, durch Zufall kennen. Sie verbrachten ihre Flitterwochen in einem einsamen Landhaus. Er versetzte sie in den Glauben, dass er mit ihr nach Kanada gehen wollte, sodass ihr Verschwinden weiter keinen Verdacht erregen musste. Bitte, bitte hören Sie auf. Oh, wie können Sie es wagen? Wollen Sie mir zumuten, dass... Nein, ich will Sie nur warnen. Sie müssen den Verstand verloren haben. Bitte gehen Sie. Ich glaube, Sie sind eine sehr gefährliche Frau. Ich weigere mich, Ihnen noch länger zuzuhören. Aber das müssen Sie, fürchte ich. Als ich eben vor Ihrem Mann stand, war ich sicher, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Ich wusste nur nicht, wo. Als ich aber dann Ihren Ring sah, wusste ich es plötzlich wieder. Mrs. Blend, Sie müssen sich irren. Nein, ich irre mich nicht, Mrs. Bellamy. Ich habe Ihren Mann wiedererkannt. Und als er das merkte, verließ er das Zimmer, so schnell er nur konnte. Aber das ist doch Unsinn! Es ist doch einfach lächerlich. Kein Mensch ist doch so irrsinnig, ein Landhaus ausgerechnet von der Frau zu mieten, deren Freundin er zuvor ermordet hat. Mein jetziger Name konnte ihm nichts sagen. Ich hieß Florence Nelson, als er mich kennenlernte. Inzwischen habe ich geheiratet. Und hier ist dieser Ring, Mrs. Bellamy. Aber ich sage Ihnen doch, er muss verkauft worden sein. Mrs. Bellamy, antworten Sie mir. Was wissen Sie von diesem Mann? Kennen Sie irgendjemand aus seiner Familie? Stammt der Vorschlag, die Farm in Südafrika von Ihrem Geld zu kaufen, von ihm? Haben Sie irgendwelche Briefe darüber gesehen? Sind Sie sicher, dass Ihre Passage nach Südafrika auch wirklich gebucht worden ist? Bitte hören Sie endlich auf. Haben Sie Angst vor der Wahrheit? Oh, so gehen Sie doch endlich! Also gut, wie Sie wollen. Es war sicher dumm von mir, mit Ihnen über diese Geschichte zu reden. Ich hätte gleich tun sollen, was ich jetzt tun werde. Nämlich zur Polizei gehen. Zur Polizei? Unterstehen Sie sich? Ja? Da ist der Brief, Madden. Welcher Brief, Eileen? Der Brief von der Schifffahrtsgesellschaft, auf den Ihr Gatte schon so lange wartet. Der Briefträger hat ihn gerade gebracht. Ihr Gatte sagte, ich soll ihm diesen Brief gleich bringen, wenn er kommt. Aber da ich Ihren Gatten nirgends finden kann, bringe ich diesen Brief wohl am besten Ihnen. Ja, danke, Eileen. Ich werde diesen Brief nachher meinem Mann geben. Wohl, Madden. Mrs. Bellamy. Dieser Brief ist von der Schifffahrtsgesellschaft, nicht wahr? Ja, anscheinend. Mrs. Bellamy, würden Sie diesen Brief bitte öffnen? Nein, bestimmt nicht. Er ist schließlich an meinen Mann adressiert. Dieser Brief enthält vermutlich den Beweis für das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wollen Sie ihn nicht öffnen? Nur um mir zu zeigen, dass ich Unrecht habe. Nein. Aber begreifen Sie denn nicht, dass dies vielleicht Ihre letzte Chance ist, sich zu retten? Mrs. Blend, ich habe jetzt wirklich genug. Wenn Sie diesen Brief nicht öffnen wollen, dann werde ich es tun. Mrs. Blend, wie können Sie es wagen? Geben Sie sofort diesen Brief zurück. Nicht bevor ich ihn gelesen habe. Wenn Sie nicht sofort diesen Brief geben, rufe ich meinen Mann. Nein, lieber nicht. Denn dieser Brief bestätigt endgültig meinen Verdacht. Hier, überzeugen Sie sich bitte selbst. Dieser Brief enthält nämlich nur eine Kabinenkarte auf den Namen Frank Bellamy. Und zwar für die Amberley Castle, die übermorgen nach Sydney ausläuft. Nach Sydney? Nach Australien? Zeigen Sie her. Von Südafrika ist jedenfalls nicht die Rede. Und eine zweite Passage ist auch nicht gebucht worden. Der einzige Platz, der gebucht worden ist, befindet sich in einer nur von Männern belegten Drei-Bett-Kabine. Aber ich verstehe das nicht. Ach, wirklich nicht? Nun, Ihr Mann hatte nie die Absicht, mit diesem anderen Schiff nach Südafrika zu fahren. Und ich glaube daher auch nicht, dass es diese Farm in Südafrika überhaupt gibt. Sein Plan ist, sie heute oder morgen aus der Welt zu schaffen. So wie er das auch mit seiner früheren Frau getan hat. Niemand wird sich nach ihnen erkundigen. Denn alle Welt wird natürlich annehmen, dass sie in Südafrika sind. Sie werden also auf eine ganz natürliche Weise verschwinden. Und da dieses Landhaus hier auf 6 Monate im Voraus gemietet worden ist, dafür hat er ja gesorgt, wird hier alles unangetastet bleiben. Und wenn man dann schließlich doch ihren Leichnam hier finden sollte, vielleicht draußen im Brunnen, ist er längst in Australien und lebt unter einem falschen Namen. Ein guter Plan. Da schon einmal geglückt ist, hätte er sich auch ein zweites Mal glücken können. Mein Gott. Kommen Sie, setzen Sie sich, Kind, hier auf die Couch. Noch bin ich ja bei Ihnen. Sie dürfen jetzt einfach nicht ohnmächtig werden. So. Ich weiß, es war ein furchtbarer Schlag für Sie, aber Sie werden darüber hinwegkommen. Sobald Sie glauben, dass ich Sie allein lassen kann, werde ich die Polizei holen. Nein, bitte. Lassen Sie mich nicht allein, bitte. Es bleibt mir leider nichts anderes übrig. Ich bin schließlich der einzige Mensch, der Joan Roper kennt und gegen ihn aussagen kann. Nein, bitte, gehen Sie nicht fort. Bitte. Sie dürfen jetzt auch nicht weinen. Er darf es schließlich nicht wissen, dass Sie Verdacht geschöpft haben. Er darf es nicht einmal ahnen. Mrs. Bellamy, nehmen Sie sich doch sozusagen. Was soll ich denn nur tun? Sie müssen hier bleiben und sich so natürlich wie nur möglich benehmen, bis ich Hilfe geholt habe. Wissen Sie, wann Ihr Mädchen nach Hause geht? Gegen 7:30. Dann bleibt uns noch eine Stunde. Solange sie noch hier ist, kann Ihnen nichts geschehen. Fühlen Sie sich jetzt besser? Kann ich Sie jetzt allein lassen? Ich muss sofort gehen, denn Sie sind nur so lange in Sicherheit, als Eileen noch hier ist. Verstehen Sie? Psst, ich höre jemanden kommen. Also gut, Mrs. Bellamy. Wenn Sie meinen, dass Sie keine neuen Betttücher mehr brauchen... Und verstecken Sie den Brief am besten hier unter dem Kissen. Leider ist der Fleischwolf noch immer kaputt. Der letzte Mieter muss ihn wohl für die Knochen benutzt haben. Also dann auf Wiedersehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Mrs. Bellamy. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Nein. Ich dachte schon, diese Frau würde überhaupt nicht mehr gehen. Was wollte sie denn? Ach, sie wollte nur nachsehen, ob wir auch alles haben, was wir brauchen. Sie scheint ziemlich lang gebraucht zu haben, um das festzustellen, findest du nicht? Was hatte sie denn so lange zu erzählen? Ach, nicht viel. Sie schien sich tatsächlich einzubilden, mich schon einmal gesehen zu haben. Das ist natürlich Unsinn. Ich habe diese Frau wirklich noch nie zu Gesicht bekommen. Hat sie am Ende gesagt, wo sie mich schon einmal gesehen haben will? Nein, sie sprach nur von Schottland. Warum nur dieser Hausverwalter mir sagte, dass sie in Madeira sei? Dieser Kerl scheint zu lügen. Hat sie wirklich nur von Schottland gesprochen? Ja, hauptsächlich. Hast du ihr gesagt, wohin wir gehen werden? Ja. Das musste ich ja wohl. Und was sagte sie dazu? Ach, nichts weiter. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Warum? Ach, du bist auf einmal so einsilbig. War der Briefträger schon da? Ja, aber er hatte nur eine Rechnung. Aber Eileen sagte mir doch, dass auch ein Brief für mich gekommen sei. Wo ist dieser Brief? Oh, sie muss sich geirrt haben. Der hatte nur eine Rechnung und... Die war für mich. Ja, aber ich werde sie wohl bezahlen müssen. Wo ist diese Rechnung denn? da es nur eine Quittung war, habe ich sie zerrissen. Was? Du hast eine Quittung zerrissen? Und wenn sie nur die Rechnung nochmal schicken? Sie war ja nur vom Metzger. Der würde so etwas nie tun. Manche Menschen sind zu allem fähig. Ja, das stimmt. Liebling, was hast du denn nur? Du siehst richtig verängstigt aus. Hat diese Frau irgendetwas gesagt, worüber du dir nun Gedanken machst? Nein, natürlich nicht. Ich hab ein wenig Kopfschmerzen, das ist alles. Ach, du Ärmste. Daran sind sicher nur diese Reisevorbereitungen schuld. Ja, wahrscheinlich. Sag mal, Lorna, liebst du mich eigentlich noch? Ja, natürlich. Dann bekomme ich doch auch sicher einen Kuss. Ja, gewiss. Weißt du, was ich heute Abend tun werde? Nein. Ich werde das Abendessen kochen, während du so lange hierbleiben und dich ausruhen wirst. Bin ich nicht ein Mustergatte? Aber das kann doch auch Eileen machen. Eileen ist bereits weggegangen. Weg? Ja, ich habe sie nach Hause geschickt. Aber warum? Weil ich den Abend gern mit dir allein verbringen möchte. Es fängt schon an, dunkel zu werden. Ich glaube, ich ziehe mal die Vorhänge ein bisschen zu. Seltsam, dieser Brunnen da draußen. Nicht wahr? Erinnerst du dich noch, wie du am ersten Abend nach unserer Ankunft einen Stein hinuntergeworfen hast? Er scheint wirklich sehr tief zu sein, dieser Brunnen. So, intime Beleuchtung. Nun haben wir es hübsch und gemütlich hier. Wollen wir was trinken? Okay. Ach, da ist ja gerade noch ein Schluck Sherry für dich, glaube ich. Ich nehme mir wohl am besten ein Bier. Nein, nimm du den Sherry, ich möchte keinen. Aber wird dir gut tun, Liebling. Außerdem habe ich ihn extra für dich aufgetrunken. Aber ich will keinen Fresh. Aber ich kann doch nicht allein trinken. Hier, nimm. Mir zu lieb. Ich kann nicht, Frank. Aber ich bitte dich, Liebling, natürlich kannst du. Aber ich sage dir doch... Also wirklich, wie du dich wieder anstellst, man könnte fast meinen, ich wollte dir Cyankali zu trinken geben. Das hübsche Glas. Entschuldige bitte. Naja, Scherben bringen Glück. Ich laufe und hole einen Lappen zum Aufwischen. Nein, du bleibst, wo du bist. Ich nehme mein Taschentuch. Warum hast du nur dieses Glas fallen lassen? Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir. Komm, sag mir jetzt endlich, was los ist. Wir wollen doch keine Geheimnisse voneinander haben. Es war diese Frau, nicht wahr? Sie hat dir irgendetwas erzählt. Etwas Nachteiliges über mich? Nun komm, sag es schon, was war's? Ich kann nicht. Was kannst du nicht? Es mir sagen? Ich muss mich hinlegen, Frank. Ich fühle mich krank. Seltsam. Ehe sie kam, warst du noch vollkommen gesund. Was hat sie nur über mich gesagt? Antworte mir, ich habe dich was gefragt. Was hat diese Mrs., wie heißt sie doch gleich, über mich gesagt? Ich kann mich nicht entsinnen. So, du kannst dich nicht entsinnen. Bitte lass mich aufstehen. Du verbirgst mir etwas, Lorna. Irgendetwas. Was ist es? Oh, mein Arm. Du tust mir weh. Ja, und wenn schon. Ich glaube, du belügst mich, Lorna. Nicht, Frank. Ist das nicht ziemlich dumm von dir? Ich könnte dich schon zum Sprechen bringen, wenn ich wollte. Das weißt du doch. Was hast du vor? Was willst du tun? Mir zunächst mal ein Bier eingießen. Hast du was dagegen? Nun, willst du mir jetzt nicht endlich sagen, was dich bedrückt? Du weißt doch, ich kann sehr ungemütlich werden, meine Liebe. Oh. Oh. Lorna! Lorna, was soll dieser Unsinn? Auf diese Weise kriegst du mich bestimmt nicht herum. Ich weiß genau, dass du nicht ohnmächtig bist. Mach bloß kein Theater! Lorna. Oh, vielleicht bringt dich das zur Vernunft. Hey, Lorna! Lorna! Ach, sie ist tatsächlich weg. Zum Teufel! nur sein. Ja, Sie wünschen? Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Dimitri. Sie entschuldigen, wenn ich zu so später Stunde Sie noch besuche. Bitte, treten Sie ein. Oh, danke vielmals, danke, danke. Verbindlichst. Ich weiß natürlich, es ist äußerst unangemessen, zu dieser Stunde bei jemandem einzudringen. Aber da ich gerade vorbeikam und Sie nun schon seit 3 Wochen in unserem Dorf sind, da sagte ich zu meiner Frau... Himmel! Na, wer ist das? Das ist meine Frau. Ach, die Ärmste... Sie ist doch hoffentlich nicht krank. Ja, aber natürlich, wie dumm von mir, so etwas zu sagen. Sie muss ja wohl krank sein, sonst läge sie ja sicher nicht hier auf der Couch. Sie fiel in Ohnmacht, als sie eben läuteten. Ja, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Nun, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe nämlich immer ein kleines Fläschchen hier in der Tasche für den Notfall. Wissen Sie, ja, sehr oft hat es mir schon gute Dienste geleistet. Ja, würden Sie Ihren Kopf ein wenig hochheben? Ja, ja. Nun denn, kleine Frau, nur ein Schlückchen. Ja, so ist's recht. So, noch einmal. Prächtig, prächtig. Sie kommt zu sich. Ja, ja, ja, ja. Whisky wirkt Wunder. Warum sie nur in Ohnmacht gefallen ist? Sie sind noch nicht lange verheiratet, höre ich. Erst seit 3 Wochen. Ja, dann weiß ich allerdings auch nicht. Aber ich glaube, unsere kleine Margarete scheint sich ja wieder zu erholen. Wer sind Sie? Cuthbert Dinage, Ihr Vikar. Oh, Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind. Das haben Sie aber wirklich sehr hübsch gesagt, ja? Meine Besuche werden nämlich nicht immer mit solchem Beifall begrüßt. Sie werden nicht fortgehen, nicht wahr? Nein, nicht sofort. Ich würde mich jetzt lieber wieder ruhig zurücklegen und vor allem nicht sprechen, Liebling. Ich darf wohl annehmen, dass das Anliegen des Herrn Vikars nicht viel Zeit beanspruchen wird. Und nachher trage ich dich dann hinauf ins Bett. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Oh nein, vielen Dank. Ja, ich fürchte, ich bin eines von diesen ungemütlichen Wesen. Ein Abstinenzler. Sie wollten mich sprechen? Nun ja, aber es scheint ja jetzt wohl kaum die richtige Zeit dafür zu sein. Warten Sie, morgen bin ich den ganzen Tag auf dieser Diözesankonferenz. Darf ich dann vielleicht morgen Abend nochmal bei Ihnen vorbeikommen? Ich fürchte, ich werde morgen Abend nicht viel Zeit für Sie haben. Wenn Sie mir vielleicht jetzt kurz sagen wollten... Ja... Nun, denn ich glaube, ich wollte Sie um eine kleine Spende bitten für unsere jährliche Blumenschau. Die Sache ist nämlich die, dass wir noch keinen dritten Dahlienpreis haben und da dachten wir uns, ob nicht vielleicht Sie... Aber ja, natürlich, selbstverständlich. Würde 1 Pfund reichen? Hier. Nein, also wirklich... Ja, ich hätte ja nie im Traum. Auch Sie sind wirklich zu liebenswürdig. 1 Pfund für den 3. Dahlienpreis. Ja, ich hoffe, dass die Schau ein großer Erfolg wird. Und nun, wenn Sie uns bitte entschuldigen wollen, meine Frau... Ja, selbstverständlich. Ja, also dann auf Wiedersehen, Mrs. Bellamy. Ja, ich hoffe wirklich sehr, dass Sie sich bald wieder besser fühlen werden. Ich glaube, ein... wenig frische Luft würde mir gut tun. Darf ich Sie ein Stückchen begleiten? Aber Liebling, ich bitte dich, du bist ja kaum imstande, durchs Zimmer zu gehen. Bleib nur liegen. Ich werde den Herrn Vikar schon selbst hinaus begleiten. Nein, lassen Sie mich mit Ihnen gehen, Herr Vikar. Bitte lassen Sie mich mit Ihnen gehen. Ja, ich weiß wirklich nicht... Aber Lorna, lass doch den Arm des Herrn Vikar los. Aber ich sage Ihnen, ich muss mit Ihnen kommen. Sie dürfen mich nicht einfach hier lassen. Lorna, nimm dich bitte zusammen. Es tut mir wirklich leid, Herr Vikar, aber Sien hat nun einmal gelegentlich diese Anfälle. Es ist eine Art Neurasthenie, wissen Sie? Ja, ich verstehe. Er lügt! Aber... Er will Sie doch nur aus dem Haus haben, aber bitte gehen Sie nicht. Ich fürchte mich, glauben Sie mir, ich habe Angst. Es tut mir leid, Herr Vicar, aber ich glaube, ich werde meine Frau jetzt hinaufbringen müssen. Komm, meine Liebe. Nein, nein! Oh, das, ich glaube, das wird meine Frau sein, nehme ich an. Sie sagte nämlich, sie würde mich abholen. Ja, aber ich glaube, unter diesen Umständen... Nein, bitte bleiben Sie besser bei Ihrer Frau. Nein, bemühen Sie sich bitte nicht. Ich finde meinen Weg schon selbst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und baldige Besserung. Ja, auf Wiedersehen. Na warte, du kleines Biest. Noch einen Laut und ich werde dich... Nein, Frank. Nicht. John Roper? Ja? Was gibt's denn? Aha. Sie antworten also auf diesen Namen. John Roper alias Frank Bellamy, Sie sind verhaftet. Verhaftet? Machen Sie keine blöden Witze. Was liegt denn gegen mich vor? Eine Anklage wegen Mordes. Sie werden beschuldigt, Ihrer Ehefrau Helen Roper am oder gegen den 25. Juli vor 3 Jahren zu Polworthy in der Grafschaft Cornwall ermordet zu haben. Es gehört zu meinen Aufgaben als Polizeibeamter, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was Sie von jetzt an aussagen werden, schriftlich niedergelegt und als Beweismaterial gegen Sie verwendet werden kann. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hörten Sie heute ein Kriminalstück von Howard Eck und Mabel Constanduros, Die silberne Spinne, mit Gustl Halenke, Edith Herdegen, Ursula Greff, Klaus Höhne, Karl Renard und Charles Wirz. Die Spielleitung hatte Paul Land.